Mein Bruder hat sehr richtig gesprochen. Wenn es also der Wille Old Shatterhands ist, uns zu verlassen, so möge er uns rechtzeitig sagen, wann wir aufbrechen sollen. Wir? Ja, wir. In Chuchuna hat sich mit Winnetou besprochen. Wir beide reiten mit dir. Und 30 Krieger werden uns begleiten. Das ist genug, dich während deiner Arbeit zu beschützen und dir zu helfen. Dann bringen uns die 30 Mann so weit nach Osten, bis wir sichere Pfade finden und mit dem Kanu des Dampfes nach St. Louis fahren können. Was sagt mein älterer Bruder? Er will nach Osten? Ja, mit dir, Winnetou und Chochi. Chochi auch? Meine Tochter möchte gern die großen Wohnplätze der Bleichgesichter sehen und von den weißen Frauen lernen. Mir wird in St. Louis viel Geld ausgezahlt werden. Ihr werdet dann meine Gäste sein. Uff, uff. Was denkt mein weißer Bruder von den Häuptlingen der Apachen? Die roten Männer kennen viele Orte, wo Gold zu finden ist. Sie benutzen es aber nur, wenn sie die Wohnorte der Weißen aufsuchen. In Chuchuna besitzt Gold genug, um viele Sommer lang jeden Schluck Wasser bezahlen zu können. Und Chochi ist seine Tochter. Wenn es Old Shatterhand recht ist, so wollen wir recht bald aufbrechen, denn es ist schon die Zeit des späten Herbstes, auf den sehr bald der Winter folgt. Nun, ich hatte nicht viel vorzubereiten, und so wurde unsere Abreise schon auf den nächsten Tag angesetzt. Als die Pferde gebracht wurden, vermisste ich meinen Rotschimmel. Dafür fielen mir zwei junge, prächtige Rapphengste auf, die offensichtlich von der gleichen Mutter abstammten. Sattel- und Riemenzeug waren von edelster indianischer Arbeit. Winnetou machte mir den einen davon zum Geschenk. Unsere Blutsbrüderschaft sollte auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass wir die gleichen Pferde ritten. Mein Rappe führte nach seiner Haupteigenschaft der Schnelligkeit den Namen Hatatitla, das heißt Blitz. Winnetous Tier hieß Ilchi, der Wind. Mit solchen Rassepferden konnte mein treuer Rotschimmel natürlich nicht konkurrieren. Nach einigen Tagen hatten wir unsere ehemalige Arbeitsstelle erreicht. Und wieder etliche Tage später waren die Reststrecken vermessen und die Eintragungen in meinem Tagebuch vervollständigt und abgeschlossen. Ich war fertig. Und das war gut, denn der Winter rückte schnell heran. Die Nächte waren schon empfindlich kalt und wir hatten noch einen weiten Weg vor uns. Die beiden Häuptlinge hatten sich für den gleichen Weg entschieden, auf dem ich von Sam Hawkins in diese Gegend gebracht worden war. Nach einigen Tagen hatten wir auf der weiten, flachen Prärie eine Begegnung mit vier Weißen, die wie Cowboys gekleidet und gut bewaffnet waren. Misstrauisch sahen sie unserer Karawane aus über 30 Roten und einer Handvoll von weißen Männern entgegen. Hallo, Leute! Ist es nötig, den Finger am Drücker zu haben oder nicht? Tut eure Schießhölzer ruhig weg, Gentlemen! Wir haben keinen Appetit auf euch, wenn ich mich nicht irre. Darf man erfahren, woher ihr kommt? Vom alten Mississippi herüber. Wollen nach New Mexico hinauf und weiter nach Kalifornien, wo Rinderhirten gut bezahlt werden. Kann schon sein. Wir wollen nach St. Louis. Ist der Weg jetzt rein? Ja, haben nichts Gegenteiliges gehört. Außerdem habt ihr euch eine ganze Kompanie Rot heute zum Schutz mitgenommen. Oder reiten die nicht alle so weit mit? Nein, nur diese Apachenprinzessin mit ihrem Vater in Chuchuna, dem großen Häuptling, und ihrem Bruder Winnetou. Was ihr sagt, Sir. Eine rote Lady, die nach St. Louis will? Darf man vielleicht euren Namen erfahren, Gentleman? Sicher, sind lauter ehrliche Namen. Mich nennt man Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Und das sind meine Kameraden, Stone und Parker. Hallo. Hallo. Hier neben mir steht Old Shatterhand, der den Grizzly mit dem Messer sticht und den stärksten Mann mit einem Schlag kampfunfähig macht. Und wie heißt ihr? Oh, ich bin kein so großer Mann. Kein berühmter Westläufer wie ihr, Mr. Hawkins. Bin bloß ein einfacher Cowboy. Santa heiße ich. Hallo. Und meine drei Begleiter sind für euch ebenfalls nicht interessant. Aber wir wollen euch nicht länger aufhalten. Wünschen gute Reise, Gentlemen. Los, kommt, Boys. Gute Reise. Weshalb hat mein Bruder Sam Hawkins diesen Leuten so viel über uns erzählt? Diese Bleichgesichter haben Winnetou nicht gefallen. Der Mann, der mit dir sprach, hatte keine guten Augen. So? Na, sie reiten dahin und dorthin. Was hätten wir also von ihnen zu fürchten? Trotzdem will ich wissen, ob sie wirklich weiterreiten. Ich werde mit Old Shatterhand diesen Männern eine Strecke folgen. Wir holen euch bald wieder ein. Komm, mein Bruder. Eine gute Idee, wenn ich mich nicht irre.